can hit the crowd and jump in. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. Because that's where the party's at, and you find out if you do that. Radio Kiepenkerl Heimathymne. Ihr Ort ist der Hit. Machen Sie jetzt mit. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Jetzt die Heimathymne für Billerbeck. Die Berke fließt durch unseren Ort mit schönem Dome hindurch. Die Kolbenburg ist als Museum sehr beliebt. Doch dein Freibad, das kennt man nicht nur hier im Ort. Berühmt wie nie. Der VfL, der Spaß am Spiel ist hier das lohnenswerte Ziel. Die Freilichtbühne bringt uns von der Kultur viel. Doch auch im Tatort werden wir gezeigt, das macht uns stolz wie nie. Berlage, Hammann, Lutum und Guthold, Mann. Du bist mein Zuhause und das für alle Zeit. Will dich nie mehr missen, wird dich stark vermissen, Billerbeck. Du bist meine Liebe, hast noch große Ziele, Billerbeck. Die Radio Kiepenkerl Heimathymne. Ihr Ort ist der Hit. Wir kreieren für Ihren Ort einen eigenen Song. Ihre ganz persönliche Heimathymne. Jede Woche heißt es, neue Stadt, neuer Song. Machen Sie jetzt mit. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. So, was haben wir denn da? Zündkerzen, Bremsklötze, Zahnriemen, Motoröl und Filter. Das macht dann... Jetzt kaufen Sie Autoteile so einfach und schnell wie im Supermarkt. 123 Autoteile für Profis und Privatleute und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Kommen Sie jetzt Freitag zum Late-Night-Shopping bis 22 Uhr. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Küchen Willemsen aktuell. Bei uns wird die Küche bei schnell unterzeichnetem Kaufvertrag nicht günstiger. Warum? Weil wir und unsere Preise seriös sind. Küchen Willemsen. Seit über 25 Jahren. Nottuln, Appelhülsener Straße. Und selig sind die, die Rat suchen. Rat gesucht, Rat gefunden. Zweirad Hanning startet in die Fahrradsaison. Die neuen Modelle warten nur darauf, endlich an die frische Luft zu kommen. Und Radschnapper bei den 2014er Modellen. Zweirad Hanning, guter Rat und gute Räder. Nottuln in der Martin-Luther-Straße. Zweirad-Hanning.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. It's everywhere I look. From Las Vegas to right here. Under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. But we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Deeper down. Thank you. solution, not at all. When you least expect, it's creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. Felt so fine. And it's just happen. They're being heartless again. I got